um dich wie ein Puzzle zu zerlegen. Nix spricht dagegen, aus ihr Pforzen. Unsere Warnung, sie geht an den Osten. Das Problem würde nicht bestehen, hättest du in der Schule besser aufgepasst. Der Osten rollt, und zwar bergab, man. K1O, das ist Freestyle, pass gut auf. 1O, du bist ne Küchenschabe. Der fährliche Puss ist wie 1O. Er fährt die Aufnahmequalität. Du hast von meinem Schein geblendet, das ist der erste Advent. Cartoon the One, ich möchte, dass du bedenkst. Was ist jetzt heute Advent, der nächste aus Papier gebrennt? Yeah, GMK, dritter Advent. Das war der vierte Advent, ich hab euch nichts mehr zu sagen. Egal ob Brüssel oder Prenzlau, versteck dich vor mir. Ey, vielleicht können wir nicht rappen, doch eins können wir, euch dissen, ihr Opfer. Okay, Alter, Mann, hier ist Flamax, Mann. Und das hier ist der letzte Track, Star-Track, Alter. Du weißt Bescheid, Andy, Alter. Zieh dir den letzten Diss rein, danach wird nichts mehr kommen, Alter. Dann kannst du so viel dissen, wie du willst, Alter. Das hier ist Star-Track mit 1-0, K2, 100, Alter. Zieh dir den Scheiß rein, Alter. Gerade hast angefangen, nutze mit den großen Messen. Warum ist den Kleinen immer die großen Stress? Eine kleine Bombe und ihr werdet nicht mehr aufstehen. Die Beine gebrochen und ihr werdet nicht mehr rausgehen. Nie mehr etwas aufnehmen, richtig krass Schmerzen. Ihr könnt euch nicht mehr aufrichten. Doch könnt die Andy bitte etwas ausrichten. Das jetzt der letzte Diss, wird nichts mehr kommen. Wenn er ein Problem hat, soll er doch mal kommen. Eine von links, eine von rechts, eine von oben, eine von unten. Die Bullen haben seine Leiche in dem Teich gefunden. Doch ist nach ein paar Jahren, ihn hat keiner vermisst. Du bist ne Pussy und wurdest von jedem schon gefilmt. Wer ist diese GMK, der dritte Advent? War eine Verarsche. Du mit deinem Gesicht zu fehlen, bist eine Blamage. Redman in Fenster, lass dich jetzt mal raus. Du wurdest ja gefickt, ich hoffe, du weißt doch, was ich mein. Ich pump die Bars, als wären sie 3 Kilo Hante. Du kaufst dir deine Freunde und sowas nennt man Sklavenhandel. Du nimmst, weil du neidisch bist, weil der aus Rapper besser rappt. Das hier ist wie Savage gegen Eck und Mero gegen Chef. Der Savage hat gegen Eck gewonnen und impulsiv hat dich gefickt. Und ONEO haben die anderen Rapper ficken nochmal diese Bitch. Das hier ist der letzte Diss, mir egal was jetzt noch kommt. Ich fick nicht nur den einen, sondern auch die anderen Songs. Wer ist dieser DK und was will der Spaß von mir? Er kann sein scheiß Freestyle-Rap und sich zerreißen wie ein Blatt Papier. Er hat gesagt, er muss den Standort vertreten. Mann, du sagst, du bist krass, doch das kann niemand bestätigen. Ich bin Thema Nummer 1 in deiner Gang. Ich weiß auch im Brutzbüttel und im Meller. Wer ihr jammin, Junge, ich weiß das. Ich bin Killer und jeder weiß, DK ist ne Bitch. Punkt, Punkt, Komma, Strich und fertig ist ein Arschgesicht. Was du rappst, ist Shit und verkauft sich nicht. Du bist wie Ant von Blumen, Bauer und ein Milchgesicht. Ich ficke deine Klick und ficke diesen Andy K. Dann diesen GMK und dann noch diesen DDK. Was, Andy, ich hab gehört, du fickst die Szene. Ja, die Szene lacht, weil Madoff haben alle die gleichen Gene. Du disst den Osten, doch den Osten lässt es kalt. Du Spaß, Mann, hat er gelacht. Mero One von 1278. Ihr könnt nicht schweppen, aber dissen, Alter, war das mutig. Los, kommt rein, ich backe und ich zeig euch, wie der Hase läuft. Kommt ran, ihr Toys, und ich fick euch alle nacheinander. Deutsche Panzer rollen wieder. André, frag mal deine Mama. Mein Schicksal ist besiegt und das Massaker ist vollzogen. Ich geh gleich auf den Beat da oben, ihr denkt, ich wär auf Drohung. Ey, GMK, komm klar, ich ficke Rapper so wie dich. Los, Stepper, Smack, du Schwuchtel, los, komm ran, ran und bück dich. Ich bin der Ostrapper und ihr seid ein Witz gegen mich. Ich bin euer Zuhälter und ich schick euch auf den Strich. Ihr seid nicht betürkt, also komm, rutsch mein Türkenschwanz. Ihr seid Nazi-Schweine und in Meinung keine Rapper-Punks. Ich bin ein deutscher Rapper und fick euch im Sekundentakt. Ihr könnt weiter dissen, Alter, nix, hält euch davon ab. Hab ich mich verhört, sagt ihr dieser Opfer, er sei King, Mom. Deine Schwester ist so fett, sie rappt am Mic mit Chicken Rings. Das ist die leere Plakatfläche. Hier könnte deine Werbung stehen. Andy Gabo, komm, er will den Rex, du Rapper Deutschland sehen. Das hier ist Star Trek Killer, ich bin back und fick dein Leben. Und über mich und diesen Diss wird man noch ewig reden. Scham und in den Schwanz, aus dem Muss, ich hab kein Wort verstanden. Oder mach den Beat etwas leiser und rap auf den Taktpunkt. GMK, Tüte überm Kopf, ja, so macht Sex Spaß. Deine Alte hat's gefallen, weil sie dein Gesicht nicht sah. Guck auf die Holzkette, sie ist immer frisch lackiert. Meine Mucke ist es, die mit Vibration auf Handy vibriert. David haut die gleiche Treppe in der Fresse. Tag mal schon dein Essen runter, ich bin Top 10, nur die nicht mal Top 100. Ey, DK, willst du mich verarschen? Wie alt bist du? 16? Tut mir leid, muss dich enttäuschen, ich werd dich nicht für ernst nehmen. Ich steck mein Schwanz in deinen Arsch wie Flasche im Pfandflaschenautomaten. Oh, tut mir leid, da haben wir euren Crew-Namen. In eurer Crew sind mehr Toys als in einem Spielzeugladen. Und in Neuss sind bald mehr Kugeln als in den Iceland. SRDs hab ich gelacht. Und was ihr wollt, Gangster sein? Gangster-Rapper rappen besser, ficken dich mit einem rein. Deine Goldketten stehen, Junge, merkst du nicht, wie hohl du bist? Merkt ihr nicht, wie hohl ihr seid? Wenn ihr so ne Scheiße schreibt, wenn ihr Gangster seid, dann würde man euch respektieren. Hier, man hätte nichts Krasses über euch, da braucht man echt nicht diskutieren. Ihr sitzt meine Schwester, ja, ihr seid keine G's. Und für Andy, Gay und Co. heißt es ab sofort Rest in Peace. Andy's Mutter ist ne Schlampe. Ja, die lutschte meinen Schwanz und die sagte nicht mal Danke. Ja, weil ich mich mit dem zanke. Oh mein Gott, wer schob mir jetzt abends die Schranke? Ich glaub, sie ist zu GMK gegangen, da hat sie sich das HIV-Virus eingefangen. Das ist nicht krass, denn ich wollte doch mal auf ihr rauf. Mann, was kann ich dafür, dass sie wie ne Bitch verkauft? Ja, sie liebte zu reiten, Mann, das hab ich gemerkt. Ja, sie hat mich geritten, ja, und ich war ihr Pferd. 9 Monate später kam dieser Spaß zu senken. Wie gesagt, wir nennen ihn mir einen anderen, weil der Name mir gefällt. Mann, ist das ne Missgeburt und ich bin der Vater des Kindes. Und dann höre ich Cartoon und er sagt, Annies Mutter ist ne Schlampe. Glaub mir, diese Frau ist eine Bitch. Annies Mutter ist ne Schlampe. Wer hätte gedacht, dass sie mit jedem fickt? Annies Mutter ist ne Schlampe. Glaub mir, diese Frau ist eine Bitch. Annies Mutter ist ne Schlampe. Wer hätte gedacht, dass sie mit jedem Andy Gay, was soll ich zu dir nur sagen? Beim Rappen lutsche Schwanz und Wurst hart von hinten genagelt. Ja, und ich muss dir nochmal sagen, ey, das hört man. Deine Wörter hören sich Andy Gay mäßig und gestört an. Und auch ich hab eine Frage an dich, Andy. In deinem letzten Track am Ende sollte das ein Telefon sein. Erst hab ich nicht gepeilt, nicht verstanden, was der da schreit. Und dann war klar, ja, das war Andy seine Gay-Line. Du versuchst die ganze Zeit die Lines noch gerade zu biegen. Man sagt ja, schief ist moderner, aber du bist übertrieben. Ey, du humpelst vor dich hin im Korsett gezwängt und hörst dich an, als hätte man dir die Rosette gesprengt. Ja, und ich muss mich wiederholen, ey, so kommst du auch rüber. Du kriegst für jeden deiner Distracks eine über die Rübe. Also begreifest du scheiß Gay Lord aller Andy. Wir schlagen dich zusammen, bis du da liegst wie ein Embryo. Mann, Alter, du bist so ein Tollmann. Wie oft willst du eigentlich noch sagen, dass du herkommst? Mann, ich hab noch nichts von euch gesehen, ihr dreckigen Spasten, Alter. Und mit eurer Adventskacke, ha, was war das für eine Scheiße, Mann? Wenn die gerne auf dem Friedhof rum, ihr Gruftis. Du bist kein Egoist, du bist ne Ego-Bitch. Ich tritt ans Mic und zeige dir, was Ego ist. Andy, ich weiß, du machst gerne mal am Mic den Harten. Danach holst du deine Freundin ab vom Kindergarten. Ihr seid nicht boshaft, für mich seid ihr ne Pausenclowns. Los, lauft nach Hause und da zupft ihr euch die Augen. Augenbrauen, haha, wer ist dieser Jamur Redman? Wenn wir uns sehen, bist du doch der Erste, der wegrennt. Niemand hört eure Tracks, weil ihr behindert rappt. Ihr seid keine Gangster, ihr seid Kinder aus dem Internet. Ihr habt jetzt Krieg mit den ostdeutschen Triaden. Wir sind durch Clans verbunden, so wie Mafia-Syndikate. Ich kann es nicht verstehen, ihr wolltet doch vor meiner Tür stehen. Ich hab noch keinen von euch gesehen, verdammt, ihr solltet euch schämen. Sowas wie euch nenn ich Lappen, denn ihr seid keine G's. Du sagst, du wärst Rapper, sowas nenn ich Blasphemie. Ihr seid Emo-Spasten, Mann. Fickt euch, Toys. Yeah, RMO und NSR-Crew, High Ghetto Records und Grüße 1278 Mero One, Alter. Ich bin meiner Zeit voraus, als hätte man die Uhr vorgestellt. Laber nicht, lutsch, ich mach dir Dampf wie ein Teekessel. Wir falten euch zusammen wie ein Auto in der Schrottpresse. Eins ist mir aufgefallen, du würdest gern wie Colin rappen. Ihr werdet nicht beachtet, wie kaputte Leuchtreklam. Bin ich im Mad-Off, dann taucht die ab, so wie Bin Laden. Glaub mir, du kriegst nichts gebacken, schlechte Bäcker als Zubis. Und schreibst ein Testament wie fast verreckende Omis. Ihr seid ständig am Ziehen, so wie Nasenspray-Junkies. Und macht den Track in eure Münder zu wie Bahnschranken. Was ich schreib, ist so geil wie Gina White und Katie Price. Und was ihr macht, ist nicht neu wie Cover-Songs. Ja, ja, ich weiß, ich hab das Ding hier im Griff wie ein Lenkrad beim Autofahren. Mein Schwanz ist wie eine Gangschaltung und ihr denkt, ihr würdet Auto fahren. Das ist Rap, wie aus einer anderen Dimension. Und diesen Track nenn ich Star Trek, Vater gegen Sohn. Burn euch WCDs, ihr seht wie Viren auf meinem Rechner. Mann, ich hol euch aus dem Tiefschlaf wie ein zu lauter Wecker. Wir haben die Asse im Ärmel, so wie Spielkartenbetrüger. Mann, ich glaube euch kein Wort, ihr seid alle scheiß Lügner. Das hier läuft wie von alleine, so wie Zügen auf Schienen. Und HDGDL hat mir GMK sein geschrieben. Ich dreh euch den Saft ab, so wie ein Elektriker. Und dann sitzt du zu Hause und fragst dich, wo ist der Elektriker? Ich respektiere halt keiner, so wie Hilfspolizisten. Du bist kein G, denn du Opfer Hilfspolizisten. Gib deine Karriere auf, weil daraus eh nichts wird. Geh doch ins Fernsehen und mach mit bei Wer wird Wirt. Und zu ficken kann schief gehen, wie eine Bombe zu entschärfen. Und bald liegst du im Krankenhaus und schreist vor Schmerzen. Ich bin spitze wie Bleistift und ich hab gehört, der Boss lacht. Weil Andrika hat gesagt, was er macht, ist bosshaft. Ja, was würdest du machen, wenn du uns erwischt? Nichts. Ja, und wenn du NDK erwischt? Aufschlitzen. Korrekt, Alter. Ey, du norddeutsche Tucke, ich hab keinen Bock, Alter, dass du mir in YouTube vollsitzt, irgendwas mit Friede, Freude, Eierkuchen und fick dir, du Opfer, Alter. Ich fick alles von dir, du dreckiges Stück Scheiße. Ich scheiß auf Kolo und auf Jamo, Rapman, hör du nennst ein Charmo, Rapman, dein Schwanz steht im Ohr und zwar im Ohrwart namens Charmo, Rap. Du hörst meine Mucke und denkst dir, boah, Hammer, denn ich bohr mich durch deinen Kopf so wie ein Bohr, Hammer. Ich scheiß auf euch, ihr Toys und auf euer scheiß Gangster gehabt. Ihr habt Angst vor mir, obwohl ich nicht mal einen Gangster hier habe. Ihr seid krass Blamage und wer ist dieser Sonny Deluxe? Bestimmt die Schwuchte, die wie Sammy Mike für ein paar Pfennig gebückt. Ich bin zurück und scheiß auf DKs Block Banger. Wenn ich mit ihm fertig bin, dann nennt man mich an seinem Block Banger. Ich bin ein Rapper-Gott, hat mir diese Gabe gegeben. Jamo, der Bauer, hat sein Fight mit ner Heugabe gegeben. Ihr seht mir unterlegen, ich bin das Nonplusultra. Und ihr saugt meine Lyrics auf wie eine Always-Ultra. André hat keine Chance, er muss neue Rapper gegen mich einstellen. Du glaubst, ich wehr mich nicht, nein, du musst dich auf Gegenwehr einstellen. Du heulst rum als Wenn-Schauspieler eine Szene mach. Ach komm mit deiner Crew, was willst du schon mit deiner Szene machen? Ich schlag dir die Fresse ein, was willst du jetzt mit deinen Zähnen machen? Ich geb dem Tipp, du kannst dir jetzt eine Halskette aus deinen Zähnen machen. Denn nicht mal der Zahnarzt kann noch irgendwas aus deinen Zähnen machen. Mach es wie Bushido und lass dir komplett neu die Zähne machen. Ja, ich hör die Szene lachen, wenn du deine Diss-Track rappst. Das hier ist O.R. Rommel rappt auf Star Trek. Ey GMK, ich hab gehört, du spielst mit Streberkant, Junge, verpisst. Ich geh zurück in deinem Wohnwagen im Schrebergarten. Wenn ich schon mal bei dir bin, deine Bitch find ich nicht übel. Mann, ich mach mich an der Klein ran, bitte nimm es mir nicht übel. Ich hol euch aus der Kohle und quäl euch wie ein Ausbilder morgen. Deine harte Schale nippt sie nicht, weil ich sie wie Eier am Morgen abhält. Kann nach Schlaf so wie inner auf Nagelbrettern. Und nach jeder Line seid ihr platt, so wie autoreife Nagelbrettern. Ego ist Records, was redet ihr von Startklar? Für euch bleibt nur Hartz 4, ja, das macht euch der Start klar. Ich hab mit Leuten über dich geschrieben, doch keiner hat dich so wie ich gehasst. Du laberst was von Fame, doch hast nicht mal Fame mit deiner Stadt. Wir haben dir den Fame gegeben und dich zu dissen ist nicht schwer. Ja, mit dazu dissen hat kein Niveau, doch ich hab mich nur gewehrt. NDK, du willst dich jetzt mit deinem Panzerschiff noch unsere Wörter brasseln. Nein, wie Munition vom Panzerschützen. Ihr Toys macht Raps, wo blinken in Halsketten. Ich räudige Töle, werde ich eine Würgeleine um dein Halsketten. Ihr rappt über meine Fam und das hat noch Konsequenz. Und ihr wollt es mit diesen Adventsdinger beenden? Andy Gay, rest in peace. GMK, rest in peace. Jamo Rapman, rest in peace. ER, rest in peace.